Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense. Brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des Wölferadios, Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, Hoffnungsschimmer oder nur Strohfeuer? Nach dem Pokalsieg gegen Heidenheim ist man irgendwie nicht richtig schlauer, spielerisch war es so lala. Dreckig gewonnen, sagt Mario Gomez, der auch das entscheidende Tor erzielt hat, aber hilft es uns tatsächlich weiter? Oder machen wir in der Liga so weiter, wie wir gegen Darmstadt aufgehört haben, nämlich mit einer eigentlich schwachen Leistung in Unterzahl, viel Pech, ja, viel Unvermögen dabei. Werden wir besprechen heute, unter anderem natürlich mit den Fans des VfL, aber auch mit Tobias Holtkamp von Welt.de, der schon im Frühjahr eigentlich gefordert hat, dass Dieter Hecking gehen muss. Außerdem wird das Thema sein, das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, auch nicht gerade einfach die Situation bei der Elf vom Rhein. Und darüber spreche ich mit Frank Laschet von Radio Leverkusen. Er ist natürlich dort Experte für Bayer 04. Pokalfieber. So, könnt ihr das hören? Das waren mindestens zwei Steine, die mir vom Herzen gefallen sind nach dem Pokalspiel in Heidenheim. Junge, Junge, Junge. Souveräner Duselsieg, würde ich sagen. Hinten raus, ordentlich ins Zittern gekommen und naja, alles Glück aufgebraucht, was wir vorher nicht hatten in den Bundesligaspielen zum Beispiel. Ich glaube, hätten wir Roulette gespielt und wir hätten auf Blau gesetzt, dann hätten wir auch gewonnen. Das ist natürlich so ein Ding, Junge, Junge, Junge. Aber was soll's, im Pokal zählt irgendwie nur das Weiterkommen. Schöne Grüße auch an dieser Stelle mal nach Leverkusen oder auch nach Darmstadt, die ja uns noch 3-1 geschlagen haben und dann, ja, naja, ausgeschieden sind gegen Astoria Waldorf. Ich hab gedacht, das ist eine Hotelkette. Aber nein, die spielen offensichtlich Fußball, tatsächlich. Naja, was soll ich sagen zum Spiel in Heidenheim, zum Pokal? Boah, ja, erste Halbzeit, ja, ich habe gedacht, der Platzwart muss ordentlich wässern in der Pause, weil der Rasen gebrannt hat, aber nix war's. Mal wieder nicht, machen wir uns nichts vor. Das ist zwar jetzt erfreulich, dass wir uns da ein Erfolgserlebnis gegönnt haben in der Ferne, aber richtig gut war es trotzdem nicht. Und das, glaube ich, hat jeder gesehen. Die Mannschaft wollte zwar wieder, häufig haben aber auch wieder die spielerischen Mittel gefehlt. Da fehlte dann auch so ein bisschen die Körpersprache, haben viele Zweikämpfe abgegeben in der Phase, haben aber auch grundsätzlich nichts zugelassen. Das galt eigentlich fürs gesamte Spiel bis hin zur Schlussphase, wo man dann tatsächlich, ja, Heidenheim hat kommen lassen und da sind dann, wenn die Mannschaften so aufmachen, automatisch auf dem Niveau Chancen drin. Da haben wir dann mit Glück und Geschick und Diego, der ganz gut gehalten hat, gut vertreten hat, Kun Castells, ja, ganz souverän hinten raus das Ding nicht gewonnen, aber immerhin so, dass man sagen kann, ja, weiter, das soll auch reichen an dieser Stelle. Da machen wir uns mal nichts vor, es muss gegen Leverkusen eine Leistungssteigerung her. Jetzt hat man sich hoffentlich einigermaßen stabilisiert. Mario Gomez hat schon wieder ein Tor gemacht, das Entscheidende in diesem Fall. Glückwunsch dazu, hat mich persönlich für ihn auch gefreut. Das war ein Tor in Mittelstürmermanier, der hat sich umgedreht auf engem Raum, vorher gut noch reingespielt von Paul Seguin. Das hat funktioniert, fand ich. Ich fand auch, der kleine Möbius hat ein gutes Spiel gemacht, als er reingekommen ist. War ja keine einfache Situation, die frühen verletzungsbedingten Wechsel, da habe ich gedacht, na gut, hast du echt Kuhmist am Schuh, hast du Kuhmist am Schuh, um es mal zu umschreiben. Ja, aber letztendlich kann man den Jungen da keinen Vorwurf machen, dass da auch spielerisch vielleicht nicht mehr drin war. Jetzt sind wir uns aber klar darüber, dass ein bisschen mehr kommen muss gegen Leverkusen und dann hoffen wir, dass dann tatsächlich auch nach und nach vielleicht das spielerische Element zurückkommt. In Zahlen ausgedrückt ist man seiner Favoritenrolle durchaus gerecht geworden, auch wenn man das nicht unbedingt häufig gesehen hat. Dann sah er doch sehr, sehr wenig nach Klassenunterschied aus, aber die Zahlen sprechen für den VfL. 53% der Zweikämpfe wurden gewonnen, also auch mal wieder deutlich den Gegner in dieser Kategorie dominiert. Dann ist man im Gegensatz zu Heidenheim sehr passsicher aufgetreten. 81% kamen an den Mann, bei Heidenheim waren es nur 66%. Das konnte man dann auch sehen über weite Strecken, fand ich, dass man dann durchaus ja den Ball souverän, wie Mario Gomez es ja formuliert hat, vor dem Spiel von A nach B und von B nach A wieder geschoben hat. Alles insgesamt nicht schön, aber führt natürlich dazu, dass man in der Kategorie Ballbesitz durchaus dann führt. Hier konnte man tatsächlich dann auch 58% Ballbesitz verzeichnen. machen wir einen schnellen Haken dran ans Pokalspiel. Über Darmstadt möchte ich eigentlich auch nicht mehr reden. Das war ja ein Kackspiel von Anfang, von der ersten Minute an, da will ich nicht sagen, ab der 20. Minute, ab dem Platzverweis, dem Rückstand. Da hat man schon gesehen, wo der Hase langläuft und dass die Mannschaft im Moment nicht in der Lage ist, solche Rückschläge wegzustecken. Vielleicht hat das Pokalspiel jetzt dazu geführt, dass man so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein tanken kann. Dann kehren ja hoffentlich auch noch ein paar Kreativkräfte zurück. Weiß jetzt nicht, wie schlimm die Verletzung ist von Julian Draxler, beziehungsweise dann auch von Daniel Didavi, der ja auch gehandelt wurde, dass er durchaus vielleicht nochmal zur Verfügung stehen könnte in den nächsten Tagen. Vielleicht ist das dann auch mal nochmal ein Kick für die Mannschaft gewesen. An dieser Stelle auch gute Besserung an Vierinha und Bruno Henrique. Ist ja sehr, sehr unglücklich gewesen, wie das gelaufen ist. Bei Bruno Henrique weiß man ja noch nicht so genau, was Sache ist. Vierinha soll angeblich mit einer Muskelverletzung ein paar Wochen ausfallen. Sehr, sehr schade und hoffentlich steht ihr bald wieder auf dem Platz. Nichtsdestotrotz bleibt die Lage angespannt beim VfL. Kam jetzt diese Woche ja noch unschöne Schlagzeilen mit dazu. Klaus Allofs und seine angeblich unseriösen Beratergeschäfte, die da eine Rolle spielen im Hintergrund. Will ich gar nicht alles weiter kommentieren. Insgesamt natürlich alles Schlagzeilen, die der VfL nicht braucht im Moment. Nach dem Spiel gegen Darmstadt haben sich ja am Sonntag schon einige Fans ihrem Ärger Luft gemacht sozusagen. Plakate aufgehängt am Trainingsplatz und von der Mannschaft deutlich mehr gefordert, als sie bisher gezeigt hat in 8 Bundesligaspielen. Und am Ende steht bislang Platz 16 zu Buche. Was natürlich nicht nur viel zu wenig ist, sondern dramatisch und nicht schön. Und wenn man bedenkt, dass in der Fast-Abstiegssaison mit dem Endspiel in Hoffenheim der VfL zum jetzigen Zeitpunkt 4 Punkte mehr hatte nach dem 8. Spieltag, als es jetzt der Fall ist, da kann einem in der Tat Angst und Bange werden. Zum Glück gibt es noch einen HSV, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das heißt ja trotzdem nichts, wenn du als 17. dann irgendwie runtergehst. Hier gilt es ganz, ganz schnell, die Kurve zu kriegen und das geht vor allen Dingen über eine Leistungssteigerung der Mannschaft, die einzufordern ist. Das ist nicht ehrenrührig, sondern das ist einfach Pflicht, dass sich die Mannschaft steigert und einige Fans haben ja, ich habe es gerade gesagt, am Sonntag schon sozusagen stillen Protest gemacht nach dem Spiel gegen Darmstadt und das Wölferradio hat sich da am Rand des Trainingsplatzes mal umgehört. Wir Fans, wir fahren weit und fahren viel, aber irgendwann ist auch Feierabend. Also ich war gestern auch in Darmstadt und es war eine Katastrophe. Also so kann man sich den Leuten da halt auch nicht präsentieren. Und wir wollen halt nicht in den unteren Tabellen mitspielen. Dafür haben wir viel zu gute Spieler eigentlich. Und ich finde, wenn Spieler, die hier nicht mehr sein wollen, die brauchen auch hier nicht zu spielen. Also wir müssen hier nicht betteln, dass hier Leute bei uns spielen. Es muss sich halt einiges ändern. Das geht halt so nicht weiter, dass halt die sich in Millionen kassieren und keine Leistung bringen. Also im Training läuft es ja gut, wie man sieht, nur halt auf dem Spielfeld. So, da passiert halt nichts und Trainer rauswerfen bringt auch nicht viel, wenn die Mannschaft, die Physis und die Psyche da alles nicht mitspielt. So, da muss sich halt einiges ändern. Die Hacking ist jetzt weg und man hat trotzdem keine Reaktion von der Truppe gesehen. Es kämpft keiner. Normalerweise gestern die weißen Trikots hätten grün sein müssen, wie das Darmstadt gemacht hat. Aber da kam gestern überhaupt nichts von der Mannschaft. Ja, deutliche, klare Worte. Die Fans sind sauer, die Fans sind auch zu Recht sauer und die Fans wollen miteinander reden, nämlich wie es weitergehen soll, wie man mit der Mannschaft umgeht, wie man mit der Situation an sich umgeht. Und die Fans werden heute miteinander reden, Freitag, 28.10., 18.30 Uhr im Nordkurvensaal, quasi 24 Stunden vor dem Spiel gegen Leverkusen. Man möchte darüber diskutieren, nämlich, wie gehen wir Fans mit der Situation um, was sind unsere Konsequenzen und wie können wir gemeinsam handeln? So heißt es in der offiziellen Einladung für die Fanszene Wolfsburg von den Supporters, den Weekend Brothers, den Green White Angels und den Wilden Wölfen. Also alle interessierten Fans hinkommen, über die Situation diskutieren, ergebnisoffen, wie es so schön heißt. Vielleicht sind auch die Maßnahmen, die getroffen werden, dann auch löblich und sinnvoll, die Mannschaft wieder dahin zu pushen, wo sie eigentlich unserer Meinung nach hingehört und wie wir alle an einem Strang ziehen können. Also nochmal die Zeit, 18.30 Uhr heute Abend im Nordkurvensaal. Und die angespannte Situation ist natürlich weiter Thema hier im Wölferadio und die möchte ich auch gerne besprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Das ist Tobias Holtkamp. Er ist profilierter Sportjournalist. Unter anderem schreibt er Kolumnen für Welt.de, früher bei Transfermarkt.de tätig. Auf Twitter bekannt als @rune4. Und da sage ich doch mal Hallo Tobias. Hallihallo, hi. und Tobias Holtkamp, da werden sich einige geneigte Wölfe-Radio-Zuhörer erinnern. Mit dem hat der Lenny doch mal einen kleinen Disput gehabt, durchaus kontrovers diskutiert, weil Tobias die Situation und den Werdegang des VfL Wolfsburg nicht immer ganz wohlwollend begleitet hat. Aber wir haben uns doch immer lieb, ne? Kein Problem. Absolut, absolut. Wir haben uns immer und werden uns auch. Dazu soll der Fußball auch nicht dienen, dass wir jetzt hier in tatsächliche Kriege verfallen und uns gegenseitig Clownsmasken aufsetzen. Nein, keine Sorge. Ja, Clownsmasken würden bei mir vielleicht noch das Aussehen verbessern, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Vielmehr ist Thema die Situation des VfL Wolfsburg und ja, da hast du dich durchaus profiliert. Nämlich du hast vor schon geraumer Zeit geschrieben, dass die Zeit von Dieter Hecking in Wolfsburg abgelaufen ist. Jetzt ist es tatsächlich auch so gekommen. Er ist nicht mehr Trainer des VfL. Wir haben einen Interimstrainer und ja, eine unschöne Situation. Aber empfindest du, dass du die ganze Situation so vorhergesagt hast, ist das ein bisschen Genugtuung oder wie würdest du das bezeichnen? Ja, also das ist mir ganz wichtig, direkt vorab zu sagen, solche Gefühle wie Genugtuung in dem Fall spüre ich überhaupt gar nicht und das ist ja auch immer leicht zu sagen, jetzt vorausgesagt. Ne? Wir wissen ja selbst, was im Sportjournalismus heutzutage in vielen Bereichen los ist, also da wird halt sehr, sehr viel in die Richtung und noch in eine dritte Richtung geschrieben und irgendwann, wenn eine Prognose stimmt, dann wird stolz den Finger gehoben und gesagt, habe ich doch gesagt, obwohl man noch zwei, drei andere Sachen noch gesagt hat, die dann nicht eingetreten sind. Also da will ich mich mit überhaupt gar keiner Feder schmücken oder sonst irgendwas und Genugtuung deswegen nicht, weil da hat ja auch immerhin jetzt jemand keine Arbeit mehr, auch wenn er glaube ich, trotzdem noch weiteren Gehalt hat oder zumindest eine sehr gute Abfindung gefunden hat. Und Dieter Hecking ist ein wirklich hervorragender Mensch und Kumpeltyp für ganz, ganz viele. Also das ist jetzt ja keiner, den man nicht mag und dem irgendwas Böses wünscht. So, ne? Also vielleicht gibt es dann so einen Hauch Genugtuung, wenn irgendwo ein Affe, der einen über Jahre genervt hat, wenn dem auch mal was nicht so Gutes widerfährt. Aber nee, die Gefühle habe ich da in dem Fall jetzt gar nicht. Dann kommen wir nochmal zum Rationalen. Kam die Entlassung für dich zu spät? Ich glaube, das habe ich ja, ich weiß gar nicht wann, das war auf jeden Fall zum Ende der letzten Saison, schon gesagt, dass man da einiges absehen konnte, dass sich da schon etwas abgezeichnet hat und dass ein anderer Fußballlehrer, glaube ich, aus diesem sehr, sehr hervorragend besetzten Kader auch mehr hätte herausholen können. Deswegen ist es im Grunde schade, dass die längste Sommervorbereitung seit vielen, vielen Jahren, die es da gab, nicht genutzt wurde, um wirklich vernünftig Zusammenarbeit neuer sportlich Verantwortlicher mit neuem Kader, dass man die nicht genutzt hat, denke ich. Weil jetzt bist du halt in so einer Holter-die-Polter-Situation und hast irgendwie schon Rückstand auf die Plätze, auf die du eigentlich gehörst. Ne? Welchen Trainer bräuchte denn der VfL, wenn du mal so frei wählen könntest? Ich habe ja schon mal mutige, steile These rausgetan, die mir an einigen Orten direkt wieder um die Ohren geflogen ist. Andere aber, die sich dann ein bisschen länger beschäftigt haben, haben mir da durchaus auch Zuspruch gegeben. Ich habe ja Bruno Labbadia mal genannt, den ich, jetzt muss ich ja wieder sagen, echt aus der Distanz, aber als ziemlich passend empfinden würde für das, was da los ist. Also die gehandelten, auch ausländischen Namen, die möglicherweise auch echte Zeit bräuchten, um sich in dieser nicht ganz unkomplexen Bundesliga zurechtzufinden. Ich glaube, dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit. Und Bruno Labbadia hat sehr häufig bewiesen, dass er sehr, sehr schnell erfolgreich mit einer Mannschaft arbeiten kann, dass er vielleicht auch genau das hat, was Dieter Hecking eben nicht hatte, nämlich eine immense Begeisterungsfähigkeit den Angestellten oder den Spielern gegenüber. Und das müsste ja gar kein Vertrag über die nächsten zwei, drei Jahre sein. Aber ich bin mir sicher, dass sie mit einem wie oder sogar mit Bruno Labbadia sehr, sehr schnell in die dann auch passenden Regionen klettern könnten. Wenn du aber sagst, muss ja kein Trainer für zwei, drei Jahre sein, aber ist es dann nicht kontraproduktiv für die Ruhe und die Zeit, die ein Trainer braucht, um in Wolfsburg auch etwas zu entwickeln? Und wäre dann Bruno Labbadia nicht generell der Falsche? Man kann ja immer noch gucken, wohin es dann geführt hat. Nur ich glaube, der Fußball ist echt kurzfristig geworden. Und das, was früher mal langfristig hieß, das ist mittlerweile maximal mittelfristig geworden. So, also, und es geht jetzt auch in Wolfsburg einfach ganz extrem darum, eine vernünftige Saison zu spielen, die dann mit einem zumindest Europa League Platz, aber doch, also sagen wir zumindest mit einer Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe abgeschlossen ist. Und da würde ich jetzt gar nicht, da hat uns die Vergangenheit auch zu häufig liegen gestraft, würde ich gar nicht so lange jetzt auf die nächsten oder so intensiv auf die nächsten Jahre gucken, sondern halt wirklich darauf, dass du jetzt die Saison einfach echt vernünftig abschließt. Was ist dann im Sommer wieder? Ne? Also welcher Spieler bleibt? Ne? Gibt es das nächste Theater um Draxler oder um den? Ne? Also vielleicht steht dann wieder ein ganz anderer Kader aufgrund von Gomez, weiß man auch nicht genau. Ne? Bleibt der nur, wenn es wirklich nach Europa geht? Reicht dem die Europa League? Oder bleibt der nur, wenn Champions League? Wie sehen da die Verträge genau aus? Also dann ist eh wieder ein Umbruch. Und die Situation, dass du wirklich dich auf Jahre ausrichtest, wäre in meinen Augen die gewesen mit der Sommervorbereitung. Aber jetzt geht es darum, einfach echt schnell Punkte zu sammeln. Sprich, also die Saison zu retten. Jetzt haben wir ja momentan einen Interimstrainer, Valeria Ismael, dir auch gut bekannt als bekennender Bremer Fan und jahrelanger Wegbegleiter der Bremer. Ismael war ja in Bremen auch sehr erfolgreich. Was befähigt ihn denn jetzt aber aus deiner Sicht nicht zum Wolfsburger Cheftrainer auf Sicht, auf Dauer? Ich würde mich gar nicht jetzt direkt gegen ihn aussprechen. Also wenn das gut geht und wenn die Mannschaft auch sehr ehrlich Interesse an der Zusammenarbeit mit ihm äußert, dann ist er auf jeden Fall mehr als ein Kandidat. Das ist ein astreiner Typ. Wirklich egal, wer mit ihm gearbeitet hat, und wer ihn wohl auch als Trainer erlebt hat, da hatte ich am Wochenende selbst von Nürnbergern, die dann eigentlich was ganz anderes sagen könnten nach der miserablen Punkteausbeute, die es da gab in der Zusammenarbeit. Aber selbst die hatten eigentlich an ihm nicht wirklich was Schlechtes aufzusetzen, sondern hielten ihn für einen sehr, sehr innovativen Trainer, der, obwohl es nicht seine Heimatsprache ist, die richtigen Worte findet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das klappt. Das wäre echt überraschend, weil sein bisheriger Ausflug Richtung großer Leistungsfußball ist halt echt in die Hose gegangen. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum Klaus Allofs ihn wieder zurückgeholt hat. Das ist ganz sicher nicht nur der Grund, weil das jemand ist, der dem Allofs zu Dank verpflichtet ist, weil der ihm eine größere Karriere ermöglicht hat, sondern einfach deswegen, weil er, glaube ich, einen sehr, sehr guten Fußballlehrer gemacht hat. Insofern kann ich mir echt vorstellen auch, dass das, wenn jetzt dann auch dem Pokalspiel Punkte in der Bundesliga folgen, dass das die Lösung bleiben kann. Obwohl die Situation, wenn man so ein bisschen raufguckt, ja schon aussieht, als wenn Allofs da weiter Gespräche führt oder führen lässt. Zu Klaus Allofs stelle ich gleich nochmal eine gesonderte Frage, aber ich wollte von dir eigentlich mal von draußen drauf geschaut, als neutraler Beobachter sozusagen, mal wissen, warum ist der VfL Wolfsburg in der jetzigen schwierigen Situation? Das ist natürlich echt, echt schwer, das jetzt in aller Kürze zu beantworten, aber glaube ich, auch in einem der Texte im letzten Jahr schon mal beschrieben, das ist immer schwierig, wenn du mit einer Mannschaft wirklich vielen sehr, sehr gut bezahlten Spielern, die alle sehr, sehr hohe Ansprüche haben. Also wenn ich mich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entscheide, dann habe ich ja schon das Ziel, wirklich oben mitzuspielen und bin nicht eingestellt im Hinterstübchen meines Kopfes auf eine Gift- und Galle-Saison unten kämpfen, beißen. Jede Woche ist ein gefühltes Pokalspiel gegen den Abstieg. So, und dann passiert es diesen Mannschaften halt relativ häufig, wenn es dann, warum auch immer, in den ersten Spielen nicht funktioniert dann und du abrutscht in der Tabelle, dass dann vielleicht das entscheidende Quäntchen Motivation auch fehlt, dass du dann sehr schnell auch gewisse Ziele abschreibst, weil du denkst, Mist, jetzt wird das wieder so eine Gurkensaison. Dass dann auch du schnell Berater wieder am Ohr hast, alle schon erlebt, die dir dann die Möglichkeiten aufzeigen, was das bedeuten könnte, wenn du im nächsten Jahr dann da und da und achte vielleicht ein bisschen mehr auf dich, dass du jetzt ne, gut aussiehst und nicht so sehr auf die Mann. Also da kommen diverse Faktoren zusammen, glaube ich auch in Wolfsburg jetzt. Und dann fehlte wahrscheinlich von draußen dann der richtige Dirigent, der schafft, diese sehr, sehr schwierige Situation wirklich auf der Straße oder ja oder wirklich in einem Orchestergraben, um beim Wort des, beim Bild des Dirigenten zu bleiben, zu bringen, ne? Um da wirklich ja die Motivation. Jeder ist ja anders zu motivieren, ne? Der eine ist durch Druck, der andere ist durch immer wieder vorführen, was er gut machen kann oder was er gut gemacht hat in den letzten Spielen. Und da das ist dann das wird dann sehr, sehr komplex, und ich glaube, an der Aufgabe ist dann auch Dieter Hecking gescheitert, mit diesen sehr, sehr viel, mit unterschwierigen Charakteren wirklich klarzukommen und die heiß zu kriegen, dass es halt auch gegen die kleineren unbedingt eine 110-150%ige Einstellung bedarf, um die zu besiegen. Es ist ja schön, dass für die Kleinen jetzt wieder, dass es möglich ist, auch mit Einstellung große Aufgaben zu meistern, aber für den VfL war, glaube ich, das zum großen Teil eben mein Liebes. Kommen wir mal zu Klaus Allofs. Da wollte ich ja noch mal eine Frage stellen. Und zwar, er ist ja derjenige, und deswegen steht er auch bei vielen Fans in der Kritik, derjenige, der diesen Kader zusammengestellt hat mit den Spielern, die im Hinterköpfchen, wie du sagst, nicht darauf eingestellt ist, auch jetzt mal Gras zu fressen, wenn es mal nicht so gut läuft. Die Frage ist, sowohl sportlich als auch die Geschichte mit seinem Berater, die jetzt in den Medien noch mal hochgekocht worden ist diese Woche, erkennst du da Parallelen zu der Bremer Zeit damals, gerade was auch den Berater angeht oder auch die sportliche Entwicklung? Sagen ja auch viele, ähnlich wie in Bremen, da sei ihm so ein bisschen das Näschen jetzt auch in Wolfsburg abhandengekommen, was die Verpflichtungen angeht. Erfolg grundsätzlich verdeckt natürlich immer viel. Und wenn es gut läuft oder zumindest nicht schlecht läuft, dann wird natürlich auch nicht so viel hinterfragt, ne? Und jetzt ist die Situation anders, und in Bremen war sie in den letzten Jahren halt eben auch anders. Dementsprechend gab es da natürlich dann auch schon mal Kritik vermehrt an Klaus Allofs, und die Traurigkeit hielt sich trotz der großen Erfolge, die er gemeinsam mit Thomas Schaaf da an der Weser in den großen Jahren gefeiert hat, hielt sie sich in Grenzen, sagen wir mal so, als es dann zur Trennung kam, weil die Bremer und das Umfeld des Vereins halt darin auch eine Chance auf andere, vielleicht bessere Zeiten gesehen hat. Das war schon alles sehr eingefahren, und ja, Klaus hatte auch in Bremen ein Netzwerk, und das ist zu großen Teilen, so wie ich es jetzt mitbekomme, auch das gleiche Netzwerk, und das ist einfach seine Art zu arbeiten. Also er ist in der Mitte, und er managt halt einfach sehr viele Kontakte in verschiedenste Beraterbereiche, und ich glaube, der Name Giacomo Petralito, der fällt ja in Wolfsburg jetzt auch wieder. Das ist einer, den Klaus Allofs schon sehr, sehr häufig vorgeschickt hat. Das ist aber auch gar nicht, das ist gar nicht verwerflich. Das verwerflich wäre es dann, wenn bekannt wird, dass sich ein Manager an einem Transfer persönlich über einen Berater irgendwie bereichert, weil er mit dem, so, das ist, Das habe ich bei Klaus Allofs jetzt nicht mitbekommen. Sowas wird dann immer schnell mal irgendwo geredet oder erzählt, dass das passieren kann. Aber das habe ich bei Klaus Allofs überhaupt nicht mitbekommen. So, der hat einfach sein Netzwerk an Beratern. Was daran jetzt schlimm ist, weiß ich nicht. Dahin hat sich der Markt irgendwo auch entwickelt, dass es immer schwieriger wird, an gewisse Leute einfach so aus dem Nichts heranzukommen, und dass es da gewisse Ansprechpartner gibt, sowohl für Spieler als auch für anderes Personal, Trainer. Das heißt, er hat schon immer so gearbeitet? Ja, absolut. Also der hat in Bremen auch sein Netzwerk gehabt und hat gewisse Berater zu gewissen Spielern vorgeschickt, weil er sich auch dann größere Erfolgschancen ausrechnet. Nur das wurde in Bremen natürlich immer schwieriger, als das Geld knapp wurde. Dann wurde auch hinterfragt, müssen wir dem und dem Berater jetzt wirklich 15% dieser Ablösesumme halt zahlen? Oder so, ne? Die machen das ja alles nicht, weil er das nächste Mal die Pizza bezahlt, sondern da ist natürlich auch eine Menge Geld im Spiel, logischerweise. Ne? Schlechte sportliche Situation, die ist bei uns vorhanden. Dann spricht Klaus Allofs selbst immer von diesen Störfeuern, meinte damit auch die Beratergeschichte, die so hochkommen. Kurze Frage, kurze Antwort. Siehst du Klaus Allofs denn angezählt? Ich glaube, er muss jetzt schon abliefern. Also der Schuss muss definitiv sitzen, denn die Möglichkeiten, die er hatte in den letzten Jahren, die waren schon herausragend in der Bundesliga. die Ergebnisse, und jetzt gar nicht nur kurzfristig, sondern im Grunde auch über die letzten Saisons, waren nicht herausragend so. Und das muss jetzt schon passen. Sonst wird zu Recht auch über seine Position als sportlich Verantwortlichem für den Apparat Fußball unter VW-Marke sozusagen gesprochen. Also insofern, angeschossen ist immer so ein hartes Wort. Ne? Er weiß schon, was er macht, nur jetzt muss er halt abwägen. Ne? Gehst du ins Risiko mit einem Trainer wie dem Paulus Sousa, der da jetzt ja heute genannt wird, oder setzt du eher auf jetzt einen der Liga bekannten Bruno Labbadia, der ja in Wolfsburg gar nicht gefallen ist, den bringe ich jetzt nur wieder, das muss man auch dazu sagen. Ne? Woran willst du dich dann messen lassen und so weiter? Also es ist nicht leicht, aber um Himmels Willen, er wird sehr, sehr gut bezahlt, und das, dementsprechend darf die Aufgabe für den Manager jetzt auch mal eine große Herausforderung sein. Letzte Frage, wie glaubst du, geht die Entwicklung des VfL in dieser Saison weiter? Sind wir wirklich ein Abstiegskandidat? Nee, also ich glaube nicht, dass der VfL Wolfsburg was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es da schon noch einige Punkte geben wird und auch eine Durchmarsch, klingt jetzt vielleicht nach ganz vorne, aber die... Ich bin mir sicher, dass ihr auch um die Plätze 5 und 6 mitspielen werdet im Laufe der Saison, weil ich einfach glaube, dass das Potenzial absolut im Kader schlummert, und über eine lange Strecke einer Saison wird sich das auch abzeichnen. Ohne dass ich jetzt sagen kann, welcher Trainer dann derjenige ist, der das, aber ich glaube einfach, die Veränderung wird da jetzt schon ein paar Kräfte freisetzen und wird für einen Schub sorgen und wird die Spieler auch wirklich ermahnen, Bestleistungen abzurufen. Und dann werdet ihr, genau wie Schalke, da noch einen großen Sprung nach vorne machen. So ist meine Einschätzung. Wenigstens du bist noch optimistisch, da sind ja ganz, ganz viele VfL-Fans nicht der Meinung, dass das nochmal großartig nach vorne geht, aber wir werden es sehen. Das war Tobias Holtkamp, Sportjournalist unter anderem für Welt.de und früher auch für Transfermarkt.de, und folgen kann man ihm bei Twitter @rune4. Tobias, hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, danke fürs Gespräch. Viele Grüße, ciao. Kurzpassspiel. Ja, die Bundesliga ist schon irgendwie ein bisschen verrückt, vor allen Dingen, wenn man ehemaliger Bundesliga-Star ist. Ja, um irgendwie populär zu bleiben, da sind zum Beispiel Thorsten Legert und Eike Immel ins Dschungelcamp gegangen, oder Tim Wiese startet jetzt eine Wrestling-Karriere, wie es so schön heißt. Aber einer schießt doch tatsächlich den Vogel ab. Jens Lehmann. Der hat sich nämlich für den Managementposten beim HSV beworben. Oh Mann, der Kerl ist wirklich total voll. Nach dem Streit von Rudi Völler und Mario Basler scheint jetzt große Versöhnung angesagt zu sein. Rudi Völler hat Mario Basler sogar für einen neuen Job ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, vielleicht wäre Mario super geeignet bei der Nationalmannschaft als Pausenclown. Freiburg-Trainer Christian Streich hat ja Partei ergriffen für seinen Kollegen Roger Schmidt aus Leverkusen, der ja etwas sich hat hinreißen lassen und den Kollegen Nagelsmann aus Hoffenheim bepöbelt hat. Ja, Streich Stielzchen hat gesagt, das ist doch alles nicht so wild, muss man nicht so ernst nehmen. Und Roger Schmidt hat sich auf seine Art gleich bei Christian Streich bedankt. Er schickte ihm eine SMS mit: Halt die Schnauze, du Spinner! Kombinationsspiel. Und wir bleiben natürlich in Leverkusen, das bevorstehende Topspiel 18:30 auf Sky. Und dazu habe ich natürlich wieder einen Gesprächspartner eingeladen, und zwar Frank Laschet von Radio Leverkusen und da entsprechend natürlich Experte für Bayern 04. Hallo, Herr Laschet. Ja, schönen guten Tag. Wir haben unsere Trainerentlassung mit Dieter Hecking in Wolfsburg schon hinter uns. Wann wird denn Roger Schmidt entlassen? Das ist eine gute Frage. Also Rudi Völler, der Sportchef von Bayer Leverkusen, nimmt den Trainer noch in Schutz. Aber ich glaube, der ist schon ein bisschen angenockt, jetzt gerade auch nach der Situation, wo er dann vom DFB-Sportgericht nochmal 2 Spiele gesperrt wurde. Eins hat er jetzt schon abgesessen, das bei der peinlichen Niederlage im Pokal bei Lotte. Also ein bisschen wackeln könnte der Trainerstuhl wahrscheinlich schon. Aber so ein richtiges Ultimatum, so nach dem Motto 1, 2 oder 3 Spiele nicht erfolgreich, dann ist er weg, das kann man noch nicht sagen aus Ihrer Sicht. Das kann man nicht sagen. Nein, vereinsicht vor dem Trainer, also aus Vereinsicht kommt da nichts. Die Fans sind enttäuscht und da gibt es schon die ersten Stimmen, dass man vielleicht da mal einen Trainerwechsel vorangeschritten werden sollte, dass man da einen durchziehen sollte, ähnlich wie es jetzt schon in Wolfsburg der Fall war. Aber auf Seiten des Vereins hält man fest an Trainer Rudolf Schmidt, zumindest Stand aktuell heute. Unter der Woche das peinliche Pokal aus bei Lotte. Dann die Trainerausraster von Roger Schmidt. In der Liga nur Mittelmaß. Wie ist denn die Situation insgesamt bei Bayer 04? Ja, das läuft diese Saison nicht richtig rund. Also man hat sich viel mehr vorgenommen, aber irgendwie kommt der Bayer-Trosten nicht ans Laufen. Also man hat vor der Saison gedacht, man möchte oben mitspielen. Man möchte sich verbessern. Letzte Saison Platz 3, dann ist ja mindestens dann der Platz 2. Und da wollte man die Dortmunder ärgern, angreifen und vielleicht sogar ein bisschen nach oben schielen. Das läuft aber alles andere als rund und die Ziele verliert man so langsam ein bisschen aus den Augen bei Bayer Leverkusen. Ja, und das ist die große Frage, woran liegt es? Also im Kader hat sich wenig geändert in der Sommerpause. Da gab es von den Stammspielern eigentlich gar keinen Abgang, bis auf Christoph Kramer, der zurück nach Borussia Mönchengladbach gewechselt ist. Und den Kader hat man dann punktuell nochmal verstärkt. Bayer Leverkusen hat zurzeit den teuersten Kader der Vereinsgeschichte, aber die Leistung auf dem Platz, die stimmt nicht. Also das ist nicht die Leistung, die man sich da erwünscht hat. In der Champions League noch sieglos, in der Bundesliga ein Auf und Ab. Dann jetzt nochmal der Ausrast von Roger Schmidt, wo er auf der Tribüne verbannt wurde und für 2 Spiele gesperrt wurde. Und dann natürlich die richtige Blamage bei Lotte, Drittligist, verloren im DFB-Pokal und das gegen 10 Spieler aus Lotte. Ja, ist schon bitter. Also das stellt man sich, glaube ich, oder hat man sich am Anfang der Saison bei Bayer Leverkusen anders vorgestellt. Woran hakt es denn in der Mannschaft konkret? Kann man das irgendwie beziffern? Die Sache mit dem Trainer, das gab es ja letzte Saison schon, dass er auch dann auf der Tribüne musste und nicht zur Verfügung stand. Aber kann man irgendwas sagen, was in die Richtung geht, was man in der Mannschaft sozusagen ausmachen kann? Ja, das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Vielleicht manche Spieler auch so viele Spiele mittlerweile schon auf dem Buckel, dass sie vielleicht mal eine Pause benötigen. Das hat man jetzt in Lotte gemacht, hat viele Stammspieler einfach mal rausgelassen. Da gab es aber dann die nächste Klatsche und ich sag mal, auch mit so einer halben B-Mannschaft müsste man eigentlich beim Drittligisten gewinnen können. Ja, und ansonsten irgendwie die Durchschlagskraft fehlt. Also man erspielt sich viele Torchancen, aber ohne Chicharito, glaube ich, hätte man fast kaum ein Tor auf dem Konto. Der ist eigentlich der einzige Torgarant bei Bayer Leverkusen. Ansonsten die Offensivkräfte in dieser Saison noch mit viel Pech am Fuß und die Abwehrreihe, ja, die ist auch noch nicht so konstant wie in der Vorsaison, obwohl es da eigentlich keine Wechsel gegeben hat. Also das ist so das große Manko bei Bayer Leverkusen. Und dann gibt es Spieltage, da läuft es richtig gut. Gegen Borussia Dortmund zu Hause 2-0 gewonnen. Richtig tolles Spiel von Bayer Leverkusen. Und dann gibt es andere Spiele, wie jetzt in Lotte, wo die Mannschaft völlig untergeht. Es ist und bleibt diese Saison irgendwie eine Achterbahnfahrt, eine kleine Wundertüte. Man weiß nicht, was vor dem Spiel passiert. Also ähnlich wie in Wolfsburg fehlt da die Konstanz. Rudi Völler hat ja in der Woche die Mannschaft ordentlich angezählt, hat von einer unglaublichen Dämlichkeit gesprochen, die nicht zu überbieten sei. Welche Rolle spielt er momentan? Wie lange guckt er sich das an, die Situation? Das ist eine gute Frage. Also eine ähnliche Situation gab es ja bereits in der letzten Saison, ja, wo Roger Schmidt richtig in der Kritik stand und die ersten Medien schon berichtet haben, wenn er heute verliert, dann ist Roger Schmidt weg. Das war nicht der Fall. Roger Schmidt hat sich gehalten, auch obwohl er ja einige Spiele auf der Tribüne verbannt wurde. Und Leverkusen hat sich danach dann auch nochmal richtig gefangen nach dieser Krise. Und ja, es war auch den anderen Mannschaften geschuldet, dass es dann nochmal richtig nach oben ging in der Tabelle, bis auf Tabellenplatz 3 hoch. Aber da hat er den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen können. Roger Schmidt, wie es in dieser Saison aussieht, wir sind mal gespannt. Aber ich glaube schon, dass Leverkusen am Ende der Saison international dabei sein möchte und ein bisschen wieder Champions League spielen möchte. Das ist momentan nicht der Fall. Platz 11 in der Liga, das sind nicht die Ansprüche, die Rudi Völler und die auch die Verantwortlichen bei Bayern 04 haben. Also ganz ähnlich wie in Wolfsburg, wo man der Musik ja mit Platz 16 auch ganz ordentlich hinterherläuft. Wie nehmen Sie aus der Entfernung die Entwicklung, die Situation beim VfL Wolfsburg in dieser Saison wahr? Es ist auch erstaunlich, was da passiert ist. Auch der VfL ist eine richtig gute, starke Mannschaft, richtig gute Spieler dabei und es läuft da, ist ähnlich, eine ähnliche Situation, schätze ich zumindest so ein, wie bei Bayer Leverkusen. Es läuft da nicht rund. Jetzt dieser Trainerwechsel. Ich glaube, der könnte nochmal Aufschwung geben. Ist ja meistens so in der Fußball-Bundesliga, dass eine Mannschaft danach dann nochmal befreiter aufspielt. Man hat diese Saison schon in Bremen gesehen. Also ich bin mal gespannt, wie sich der VfL jetzt entwickelt nach der Trainerentlassung. Und deshalb wird das für Bayer Leverkusen, gerade nach der Klatsche in Lotte, glaube ich, jetzt am Samstag ein richtig schweres Spiel. Ja, das Topspiel auf Sky, 18:30, schönes Flutlichtspiel. Was erwarten Sie denn für eine Partie am Samstag? Ja, da bin ich mal richtig drauf gespannt. Wolfsburg, wie sie auftreten nach der Trainerentlassung, und Bayer Leverkusen, wie sie auftreten ohne Roger Schmidt, der ja auch in Wolfsburg nochmal gesperrt ist und nicht auf der Trainerbank sitzen darf und auch eine halbe Stunde vom Anpfiff nicht mehr in die Spielerkabine rein darf. Mal gespannt, wo er das Spiel verfolgt, ob er es wieder macht, ähnlich wie in Lotte im Mannschaftsbus auf dem iPad. Ja, und Leverkusen muss natürlich eine Reaktion zeigen. Das gleiche gilt für Wolfsburg. Ich glaube, es wird eine richtig interessante Partie, aber wie die ausgeht, ist schwer zu beurteilen. Also ich hoffe, dass es ein schönes Fußballspiel wird, egal wie es ausgeht. Ja, aber so zum Schluss, ohne einen Tipp entlasse ich Sie nicht. Sagen Sie doch mal, wie geht's aus? Also ein Tipp ist schwer, aber ich schätze mal auf ein Unentschieden. 2-2. Frank Laschet von Radio Leverkusen tippt 2-2 für das Spiel am Samstag von Bayer 04 Leverkusen in Wolfsburg. Wie die Situation beim Werksclub vom Rhein ist, haben wir gerade besprochen. Vielen Dank. Bitteschön. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans gehen über eine bunte Blumenwiese und auf einmal sagt der eine zum anderen: Hier an dieser Stelle habe ich zum ersten Mal Liebe gemacht. Und dann gehen sie weiter, so 50 Meter, und dann sagt er wieder: Und hier an dieser Stelle haben ihre Eltern gestanden. Der andere so: Hä, was? Hier haben ihre Eltern gestanden? Was haben die denn gesagt? Sagt der andere: Mäh. Die heutige Ausgabe des Wölferadios möchte ich nicht beenden, um ein herzliches Dankeschön nochmal loszuwerden an den Kollegen Fabian Hambüchen, der uns ja in der nächsten Pokalrunde Bayern München zugelost hat. Danke. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Du Arsch! So ist es halt, müssen wir halt im Februar da mal gewinnen bei den Lederhosen. Sollte ja gar kein Problem sein in der jetzigen Verfassung. Aber es ist ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende für die heutige Ausgabe. Wenn ihr was sagen wollt, wenn ihr mir was schreiben wollt, tut das bei Facebook, tut das bei wolfsblog.de. Alles gar kein Problem, kennt ihr ja. Ich möchte mich bedanken bei Sönke, bei Wolfgang und bei Sebastian für die inhaltliche Unterstützung und sage dann mal, hoffentlich 3 Punkte, endlich mal ein Heimsieg. Ne? Dann am Samstag gegen Leverkusen wäre so wichtig, um dann auch in der Liga wieder in die Spur zu kommen. Bis dahin sage ich wie immer: Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. immer nur du, immer nur du. Nur der VfL, nur der VfL.